Heute können Sie den zweiten Teil des Hörspiels Willenbrock nach dem gleichnamigen Roman von Christoph Hein hören. Bernd Willenbrock, die Titelfigur, früher Ingenieur in einem DDR-Betrieb, führt einen Gebrauchtwagenhandel in Berlin. Ein Mann im besten Alter, der mit den Verhältnissen zurechtkommt, auch im Privaten. Die Ehe funktioniert. Gemeinsame Wochenendfahrten ins Haus auf dem Land unterbrechen den Alltag. Dass der abgezäunte Platz mit den Gebrauchtwagen Ziel eines nächtlichen Diebstahls wird, überrascht den Besitzer kaum. Als er und seine Frau jedoch im Wochenendhaus überfallen werden, rutschen alle Sicherheiten des zivilisierten Lebens erst unmerklich und dann unübersehbar weg. Willenbrock gerät in einen Strudel, in dem alles zur Bedrohung wird und ein Revolver irgendwann wie ein Zeitzünder losgehen muss. Wissen Sie, da ist dieser Traum. Ich renne auf einer eisernen Fußgängerbrücke entlang, die über Eisenbahngleise führt. Ich verfolge einen Mann, der vor mir herläuft, ohne dass ich ihn erreichen kann. Ich weiß nicht, warum ich ihn verfolge. Ich weiß nicht, ob wir uns kennen, ob wir einander verpflichtet sind, was mich mit diesem Mann verbindet. Ich weiß nicht einmal, wer dieser Mann ist. Nur diese endlos lange Brücke mit ihren diagonalen Verstrebungen ist mir vertraut. Mir ist, als wäre ich irgendwann schon einmal auf ihr entlang gegangen, aber die undeutlichen, verschwommenen Bilder in meinem Kopf klären sich nicht, so sehr ich mich auch bemühe. Willenbrock, nach dem gleichnamigen Roman von Christoph Hein. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Zweiter Teil, Foka 6. Nach dem Überfall auf unser Wochenendhaus, einer der Einbrecher hatte brutal mit einer Eisenstange auf mich eingeschlagen. Nach dem Überfall riefen wir von einem Nachbarn aus die Polizei. Und erst als ein flackerndes Blaulicht zu sehen war, gingen Susanne und ich zu unserem Haus zurück. Zwei Wagen fuhren auf unser Grundstück. Die Polizisten aus dem ersten Wagen leuchteten mit Taschenlampen das Gelände ab. Aus dem zweiten Wagen stiegen ein Mann und eine Frau und kamen ins Haus. Darf ich mich vorstellen? Kommissarin Bühler. Ich bin grob über die Ereignisse informiert worden. Was macht Ihr Arm? Wollen Sie mal sehen? Haben Sie schon die Ambulanz verständigt? Es ist nichts gebrochen. Ich erzählte den Hergang des Überfalls und wir gingen wieder durch alle Räume des Hauses. Danach suchten sie Stall, Scheune und Wiese ab. Die Beamten kamen mit mehreren Plastikbeuteln zurück, in denen sie die im Garten gefundenen Gegenstände für die Spurensicherung geborgen hatten. Einer der Polizisten trug die vier Eisenstangen unseres Kaminbestücks ins Haus. Eine dieser Stangen war verbogen. Unwillkürlich fasste ich bei ihrem Anblick nach den nun stärker schmerzenden Stellen an meinen Armen. Der ganze Überfall wirkt sehr professionell. Die Einbrecher sind irgendwann nach Einbruch der Dunkelheit in den Garten gekommen. Sie haben gesehen, dass im ersten Stock ein Fenster offen stand. Einer der Männer ist auf das Glasdach der Terrasse im Garten gestiegen, ist dann durch das offenstehende Fenster ins Haus gekommen, ist in das Erdgeschoss hinabgestiegen und hat die Außentür mit dem innen steckenden Schlüssel geöffnet, um einen oder mehrere Mittäter einzulassen. Der Einbrecher, der durch das offenstehende Fenster im ersten Stock eingestiegen ist, hat sein Winkeleisen in dem oberen Wohnzimmer abgelegt und sich stattdessen alle vier Kamineisen gegriffen. Er hat diese seinen Mittätern übergeben. Wegen der vier Eisen, der vom Feld mitgebrachten Winkelstangen sowie des Kaminwerkzeugs ist von zumindest vier Tätern auszugehen. Und darüber hinaus sind Sie zu loben, Herr Willenbrock. Sie haben sich geradezu beispielhaft verhalten. Was haben Sie? Ist Ihnen nicht gut? Wollen Sie sich hinlegen? Ich frage mich nur, ob meine Knochen das wirklich ausgehalten haben, wenn ich diese verbogene Eisenstange sehe. Vielleicht sollte ich mich doch röntgen lassen. Na, tun Sie das, bitte. Es wäre in jeder Hinsicht besser. Die Kommissarin bat ihre Kollegen vom Streifenwagen, den Rettungsdienst anzurufen. Kann einer Ihrer Beamten im Haus bleiben, bis ich vom Krankenhaus zurück bin? Ich will meine Frau jetzt ungern allein lassen. Ich verspreche, dass man auf Sie warten wird. Ja, Sie haben uns sehr geholfen. Danke. bin jetzt viel ruhiger. Das ist meine Arbeit. Aber Sie haben sich wirklich vorzüglich verhalten. Wie im Lehrbuch. Sie haben es sich selbst zu verdanken, dass alles so glimpflich ablief. Sie sagen mir das zwar zum wiederholten Mal, aber das ist... Verzeihen Sie, das ist Unsinn. Ich hatte lediglich Glück. Sie sind nicht in Panik geraten, Herr Willenbrook. Das ist viel wert. Das ist nicht richtig. Ich war in Panik. Andernfalls wäre ich nach dem ersten Schlag mit dem Eisen zu Boden gegangen. Sagen Sie bloß nicht noch einmal, ich hätte mich richtig verhalten. Es gibt kein richtiges Verhalten in einer solchen Situation. Auch wenn das in Ihren Lehrbüchern stehen sollte. Es hätte auch alles anders ablaufen können. Weniger glimpflich, wie Sie sagen. Ich hätte tot sein können, oder wir beide. Als endlich der Krankenwagen auf der Straße hielt, stand ich auf und verabschiedete mich von meiner Frau. Die Kommissarin ging mit mir hinaus. Der Fahrer und ein junger Arzt stiegen aus dem weißen Kombi und erkundigten sich, was vorgefallen ist. Fahren Sie Herrn Willenbrook bitte zum Röntgen. Dieser Mann ist Opfer eines brutalen Überfalls geworden. Wir haben zwei Männer auf der Landstraße Richtung Anklam gesehen. Ja, ich werde die Streife gleich losschicken, die beiden Spaziergänger zu kontrollieren. Ich stieg in den hinteren Teil des Krankenwagens und setzte mich auf die Querbank. Möchten Sie sich vielleicht hinlegen? Nein. Jede Woche haben wir einen Fall wie Sie. Man sollte Mauern bauen. Überall Mauern. Anders ist der Menschheit nicht beizukommen. Um Deutschland eine Mauer. Um jedes Land. Und in Jugoslawien, Israel und in Nordirland ein paar Mauern mehr. Dann ist Ruhe. Wilde Bestien werden auch in Käfigen gehalten. 5 Minuten später, unterwegs nach Anklam, sah ich den Polizeiwagen am Straßenrand stehen. Die Polizisten waren ausgestiegen und sprachen mit 2 Männern, die sie mit ihren Taschenlampen anstrahlten. Ich sah nur die Rücken der Männer. Sie waren beide nicht sehr groß. Der Krankenwagen fuhr schnell an ihnen vorbei. Ich konnte sie aus dem Wagenfenster nicht erkennen. Im Krankenhaus konnten sie dann keine tiefer gehenden Verletzungen feststellen. Ich wurde also wieder nach Hause gefahren. Susanne stürzte direkt auf mich zu. Ich habe Angst. Ich habe Angst in diesem Haus. Ich schwieg. Ich wusste nichts zu erwidern. Die Polizei hatte inzwischen das Grundstück verlassen und wir gingen zu Bett. Am nächsten Morgen wurden wir von einem Polizeiwagen abgeholt und ins Präsidium gefahren. Das Polizeigebäude, zu dem man uns fuhr, war ein großes zweistöckiges Bürogebäude mit einem Hof davor, der voller Autos stand. Die Polizisten brachten uns in das Haus. Zusammen stiegen wir eine Treppe hoch. Und ein uniformierter Polizeioffizier kam bereits im Gang auf uns zu. Ich bin Leiter der Dienststelle. Bitte kommen Sie doch in mein Zimmer. Wenn Sie Platz nehmen wollen. Also, die beiden Festgenommenen haben keinerlei Sachen mit sich geführt. Weder entwendete Gegenstände aus ihrem Haus, noch irgendwelche persönlichen Dinge. Sie besaßen nicht einmal irgendwelche Personalpapiere. Vermutlich haben sie alles vor ihrer Festnahme weggeworfen. Ich habe einen Streifenwagen angewiesen, den Aufgreifort abzusuchen. Doch die Beamten haben nichts gefunden. Die Personalien der Aufgegriffenen jedoch haben wir bereits mittels ihrer Fingerabdrücke vom Computer erhalten. Es handelt sich um die Brüder Andrei und Arthur Gatschew aus Moskau, die behördlicherseits längst erfasst wurden, auch wenn sie bisher nur in ihrer Heimat auffällig geworden sind. Ich muss Sie nun bitten, sich die Aufgegriffenen anzusehen, um die nächtlichen Einbrecher gegebenenfalls zu identifizieren oder um die beiden Brüder zu entlasten. Es waren vier Männer in meinem Haus. Einen habe ich gesehen, von den anderen habe ich nur die Stimmen gehört. 2 oder 3 fremde Stimmen, die miteinander Russisch sprachen. Wir haben aber nur 2 gefasst. Es müssen 4 gewesen sein. Es waren 4 Eisenstangen. 4 Eisen zum Schlagen. Warum sollten sich die Einbrecher jeder mit 2 Eisen bewaffnen? Das macht doch keinen Sinn. Das wäre nicht praktisch. Meinen Sie nicht auch? Die Kommissarin sagte ebenfalls, es sind 4. Meinetwegen. Heute geht es aber nur um 2. Ich hoffe, Sie erkennen sie wieder. Wenn Sie nun auf dem Flur Platz nehmen möchten. Ich vermutete, dass wir in einen Raum geführt würden mit einem einseitig verspiegelten Glasfenster, hinter dem die Russen und weitere Personen aufgestellt wären. So habe ich es im Kino gesehen, wenn dort eine Gegenüberstellung gezeigt wurde. Der Polizist, der uns von zu Hause abgeholt hatte, lief in den hinteren Teil des Ganges, schloss eine Tür auf und winkte einen Mann zu sich. Dann öffnete er die Nebentür und zog einen weiteren jungen Mann heraus. Mit den beiden Männern kam er den Gang zurückgelaufen. Und ich begriff, dass dies die Gegenüberstellung sein sollte. Dass die Männer die aufgegriffenen Brüder aus Moskau waren. Für einen Moment spürte ich schmerzhaft meinen Herzschlag. Ich sah mich nach Susanne um. Sie hatte wohl im gleichen Moment wie ich verstanden, dass es sich bei den beiden Männern um die Verdächtigen handeln musste. Sie wandte ihr Gesicht ab. Sie wollte sie nicht ansehen. Ich spürte, wie ein Groll gegen die Polizisten in mir hochstieg. Ich hatte eine direkte und ungeschützte Gegenüberstellung nicht gewollt. Ich wäre damit nie einverstanden gewesen. Ich fühlte mich überrumpelt. Und konnten Sie die Täter identifizieren? Ich bin mir nicht sicher. Der Beamte spannte umständlich ein Papier mit mehreren Durchschlägen in die Maschine ein. Er richtete es aus und tippte schließlich unsere Aussage. Mühevoll, Buchstaben für Buchstaben suchen. Der Ältere, der Brüder, könnte es gewesen sein, aber ich kann es nicht beschwören. Ich bin mir nicht völlig sicher. Ich will keinen Falschen beschuldigen. Wir haben beide nur geschrien. Darum hat uns die Kommissarin so gelobt. Scheinbar gibt es nichts Besseres bei einem Überfall, als laut zu schreien. Jedenfalls scheint das die Kommissarin zu meinen. Was passiert mit den beiden Russen, die Sie festgenommen haben? Ich weiß es nicht. Sie werden vermutlich abgeschoben. Sie werden an die polnische Grenze gebracht, den Kollegen übergeben und dann geht es ab in die Heimat. Sie meinen, Sie schieben sie lediglich ab? Das ist die ganze Strafe? Ja. Und einen Tag später sind Sie wieder hier? Das kann sein. Ist alles schon vorgekommen. Aber dann werden Sie wieder abgeschoben. So sind nun einmal die Spielregeln. Wieso kommen die zwei nicht ins Gefängnis? Immerhin haben Sie versucht, mich totzuschlagen. Das war versuchter Totschlag. Das ist meines Wissens ein Kapitalverbrechen. Da kann man die Kriminellen nicht einfach abschieben. Das haben wir nicht zu entscheiden. Unsere Gefängnisse sind schon mit den eigenen Leuten überfüllt. Deutsche Gefängnisse nur für Deutsche. Könnte man nicht besser sagen. Damit wurden wir beide entlassen und durften auf Staatskosten nach Hause fahren. Die Schlüssel. Was meinst du? Sie haben die Schlüssel? Was? Auf dem Vertigo lagen die Schlüssel für unser Haus in Berlin und für den Autohof. Sie waren auf dem Glasschrank und heute früh waren sie nicht mehr da. Ich bin mir ganz sicher. Als ich zur Toilette ging, fiel es mir auf. Ich sah es nur im Vorbeigehen, aber ich bin sicher, die Schlüssel sind weg. Was wollen wir machen? Sag es der Polizei, sag es ihnen. Ja, aber was hilft das? Wir müssen sofort nach Berlin. Wir müssen die Schlösser austauschen, wenn es nicht schon zu spät ist. Es waren vier Männer. Vielleicht waren das hier zwei von ihnen. Aber wo sind die anderen? Woher sollen sie unsere Adresse haben? Ich weiß nicht, was weiß ich. Aber ich muss nach Berlin. Wir waren am frühen Nachmittag wieder in der Stadt. Unser Haus war unversehrt. Es gab keinerlei Spuren, die auf einen Einbruch oder auch nur auf einen solchen Versuch hinwiesen. Ich ging mit meiner Frau alle Zimmer ab, doch es gab nirgends einen Hinweis auf unerwünschte Besucher. Ich bin so froh, wieder hier in der Stadt zu sein. Ja, Schatz. Aber ich muss gleich noch zum Autohof fahren. Lass mich bitte nicht allein, Bernd. Ich kann jetzt nicht ohne dich im Haus bleiben. So holte ich die Taschen aus dem Auto und setzte mich in einen Sessel, während Susanne auspackte. Ich war plötzlich sehr müde. Irgendetwas war zerstört worden. Irgendetwas war vorbei. Wir gingen bald zu Bett und obwohl wir beide müde und erschöpft waren, dauerte es lange, bis wir einschliefen. Ich ertappte mich immer wieder dabei, dass ich auf die Geräusche vor dem Haus lauschte. Bernd! Bernd! Bernd! Wach auf! Das ist wieder so ein komisches Geräusch. Mitten in der Nacht wurden wir plötzlich wach. Ohne uns zu bewegen, achteten wir gespannt auf jeden Laut. Susanne schaltete schließlich das Licht an. Ich sah auf die Uhr. Es war 2:12. Es ist nichts. Es ist nur genau die Zeit von gestern Nacht, auf die Minute genau, glaube ich. Um diese Zeit begann der Tanz. Bitte, lass uns zusammen das Haus absuchen. Ich kann sonst bestimmt nicht mehr einschlafen. Wir überprüften die Eingangstür, liefen dann durch alle Räume und knipsten das Licht an. Ich schaltete die Außenbeleuchtung ein und starrte sekundenlang aus dem Fenster zum Hof und zur Garage. Wir sollten das Landhaus verkaufen. Wir werden dort nie wieder eine ruhige Minute verleben. Wir können dort nicht mehr schlafen und allein werde ich dort keine Nacht mehr verbringen. Dazu habe ich seit gestern viel zu viel Angst. In Zukunft müssen wir in jedem Haus damit rechnen und können uns nach diesem Überfall nirgends mehr so sicher fühlen wie zuvor. Ach, lass uns ein halbes Jahr abwarten und erst dann eine Entscheidung über das Landhaus fällen. Man hat mir etwas zerstört, was für mich unverletzbar war. Ein Schutzraum, einen geschützten, intimen Raum. Ja. Etwas ist anders geworden. Ich werde mich nie wieder in einem Haus, in einer Wohnung völlig sicher fühlen können. Das ist es, was ich den Einbrechern nicht verzeihen kann. Nie verzeihen werde. Ich fühle mich wie entblößt, verstehst du? Vielleicht können wir es eines Tages vergessen. Vielleicht wird es irgendwann wie vorher sein. In den darauffolgenden Tagen sprachen wir nicht mehr über den Einbruch. Wir erwähnten ihn mit keinem Wort. Nacht für Nacht wurden wir wach, stets um 2 Uhr. Wenn Susanne zur Toilette gehen musste, bat sie mich, mit ihr aufzustehen. Ich ging voran, schaltete in den Zimmern das Licht an und wartete auf sie. Dann lagen wir eine Stunde schlaflos nebeneinander, versuchten, unsere Unruhe zu besänftigen und wieder einzuschlafen. Ja, bei diesem Regen können wir nicht viel bei Ihnen tun, Herr Willenbruck. Seit Mittwoch regnete es unablässig. Es regnete eine ganze Woche lang. Am Freitag wurde am späten Vormittag der Kran, mit dem die Arbeiter die Stützen und Binder des Neubaus meiner Autohalle aufgestellt hatten, vom Gelände gefahren. Ein Ingenieur der Baufirma war erschienen, um den Stand der Arbeiten zu kontrollieren. Das wird eine Prachthalle, ein Tanzpalast. Hier sollten Sie nicht gebrauchte Autos hinstellen, sondern hübsche Mädchen auftreten lassen. Jedenfalls, wir tun unser Bestes. Weshalb ziehen Sie dann die Leute ab? Und den Kran, warum machen Sie hier nicht weiter? Die Stützen stehen. Nächste Woche setzen wir die Dachkonstruktion. Dazu brauchen wir keinen Kran, das geht von Hand besser. Und es wird für Sie billiger. Ab Mittwoch montieren wir das Dach, danach die Unterdecke. Und warum erst am Mittwoch? Bei diesem Wetter, glauben Sie mir, ist es besser, wir machen eine kleine Pause. Der Beton muss vollständig abbinden und die Dachteile sind auch erst für nächste Woche bestimmt. Außerdem haben wir am Potsdamer Platz ein Problem. Dort sind wir im Druck und brauchen immer wieder Springer. Ach so. Aber seien Sie unbesorgt, wir halten den Termin. Sie haben ein Problem am Potsdamer Platz und lassen mich dafür im Regen stehen. Ja, eine kleine Katastrophe. 2 dumme Jungs haben mit einem Laster einen Träger umgefahren. Der Laster ist Schrott, aber er war ja versichert. Doch der Schaden am Bau kostet uns 4 Tage. Und da gibt es keine Versicherung und kein Pardon. Das müssen wir ausbügeln. Das muss die Firma schaffen. Halten Sie an die dummen Jungs. Da war für den Chef nicht zu holen. Das waren 2 arme Schweine, die Polizei eine Nacht bei sich behielt und dann über die Grenze in den Osten abschob. Das kommt davon, wenn man billige Arbeitskräfte einstellt. Wer zu viel spart, zahlt drauf. Nee, das waren keine Arbeiter von uns. Das waren irgendwelche Ganoven. 2 Brüder, die einen unserer Laster klauen wollten. 2 Brüder? 2 Brüder aus Moskau? Nein. Bulgaren waren es oder Rumänen. Sie wissen ja selbst, was so alles über die Grenze kommt. Ja, ich weiß. Haben Sie mit diesen Leuten keine Unannehmlichkeit? So ein Hof voller Autos. Das muss diese Gauner doch geradezu magisch anziehen. Nein, ich habe keine Schwierigkeiten. Das hört man gern. Also dann bis Mittwoch, Herr Willenbruck. Ich ging in mein Büro zurück und telefonierte. Ich versuchte, die Kommissarin zu erreichen, die in der Nacht des Überfalls zu uns gekommen war. Ich wollte mich bei ihr nach dem Stand der Untersuchungen erkundigen, sie fragen, wohin man die beiden Festgenommenen verbracht hatte, welche Schritte die Staatsanwaltschaft bereits unternommen hat und ob ich vor Gericht als Kläger oder Zeuge auszusagen habe. Hauptkommissarin Bühler am Apparat? Willenbruck hier, Frau Bühler. Ach, Herr Willenbruck. Wie geht es Ihnen? Ja, ich wollte mich mal nach dem Stand Ihrer Aufklärung und nach den beiden russischen Brüdern erkundigen. Sind Sie noch im Apparat? Haben Sie mich verstanden? Ja, Herr Willenbruck. Aber haben Sie denn keinen Brief von der Staatsanwaltschaft erhalten? Nein. Ja, dann erhalten Sie gewiss in den nächsten Tagen ein Schreiben des zuständigen Staatsanwalts und da will und darf ich nicht vorgreifen. Wenn Sie den Brief gelesen und dann noch Fragen haben, rufen Sie mich an. Ihre Antwort verwirrt mich. Wird denn keine Anklage erhoben? Nach meiner Kenntnis war das ein versuchter Totschlag. Und daher hat die Staatsanwaltschaft, unabhängig von meiner eigenen Klageerhebung, die auf jeden Fall erfolgen wird, der Sache nachzugehen. Ja. Was ist denn mit den beiden gefassten Banditen? Bitte, beruhigen Sie sich erstmal wieder. Die beiden Beschuldigten konnten nicht weiter festgehalten werden. Ich soll mich beruhigen? Warten Sie doch bitte das demnächst eintreffende Schreiben der Staatsanwaltschaft ab. Man hat die Beschuldigten auf Veranlassung des zuständigen Staatsanwalts über die Grenze nach Polen abschieben müssen. Was? Da sie nach eigenem Bekunden illegal über diese Grenze eingereist sind. Abgeschoben? Sie haben die beiden Männer, die mich fast erschlagen hätten, einfach abgeschoben? Bitte regen Sie sich doch nicht so auf. Wir sind hier auch nicht glücklich über diese Entscheidung, aber wir haben uns zu fügen. Es ist uns nichts anderes übrig geblieben, als die beiden russischen Staatsbürger 2 Tage nach ihrem Aufgreifen an die östliche Grenze zu bringen und sie mit der Auflage, umgehend und direkt in ihre Heimatstadt Moskau zurückzukehren, dem polnischen Grenzbeamten zu übergeben. Muss ich also davon ausgehen, dass die beiden Russen inzwischen längst wieder im Land sind und wir mit einem erneuten Besuch zu rechnen haben? Das glaube ich nicht. Das wollen wir nicht hoffen. Aber ich weiß es nicht. Die Entscheidung lag nicht bei mir, Herr Willenbrock. Leider. Ich legte den Hörer auf. Mir war plötzlich unwohl. Ich hatte Angst. 3 Tage später stand ich vor einem Geschäft, in dem Waffen zum Verkauf angeboten wurden. Ich stand vor dem Schaufenster und betrachtete die ausgestellten Waren. Eine metallene Armbrust hing an der Rückseite der Auslage und ein Luftgewehr. Davor waren Luftdruck- und Signalpistolen ausgebreitet, sowie Messer, kleine Büchsen mit Munition und irgendwelche Spraydosen, die zur Abwehr von Einbrechern und Hunden dienen sollten. Ich starrte lange in das Fenster. Einen Moment war ich fassungslos bei der Vorstellung, mir etwas von diesem dummen Spielzeug zu kaufen und in die Hand zu nehmen. Der Gedanke, ich würde eine Waffe gegen einen Menschen richten, schien mir verrückt und beschämend zugleich. Jäger und Schützen hatte ich immer verachtet. Womit kann ich Ihnen dienen? Ich weiß es nicht. Lassen Sie sich Zeit. Ich suche etwas, um Einbrecher abzuwehren. Verstehen Sie? Woran haben Sie gedacht? Ein Spray? Eine Alarmsirene? Ein Elektroschocker? Eine Signalpistole? Er öffnete den Glaskasten und nahm einen armlangen, schwarz glänzenden Knüppel heraus und hielt ihn mir unter die Nase. Wäre vielleicht was für Sie. 350.000 Volt. Wenn Sie einen Angreifer damit berühren, ist er sofort kampfunfähig. Er bekommt Krämpfe, fällt auf den Boden und ist K.O. Nehmen Sie den Stock in die Hand. Probieren Sie ihn. Nein, ich fürchte, damit ist mir nicht gedient. Wenn die Einbrecher bewaffnet sind, nützt mir Ihr Gerät gar nichts. Sie werden nicht so lange warten, bis ich Sie damit berühre, sondern Ihre Waffen ziehen. Dann sollten Sie sich besser einen akustischen Schutz kaufen. Eine Alarmsirene mit 180 Dezibel, die macht einen Krach, da fällt Ihnen die Decke auf den Kopf. Das kann hilfreich sein, wenn es ein sehr schreckhafter Einbrecher ist, aber darauf will ich mich nicht verlassen. Gewöhnlich haben solche Leute starke Nerven und wenig Hemmungen. Wissen Sie, ich bin überfallen worden in meinem Landhaus. Der Verkäufer nickte uninteressiert, war aber nicht überrascht und stellte auch keine Fragen, was mich etwas empörte. Ich hatte angenommen, die Mitteilung würde den Mann erstaunen und ihn bewegen, sich aufmerksamer meines Problems anzunehmen. Doch der Verkäufer hatte die Mitteilung hingenommen, als höre er jeden Tag solche Geschichten. Vielleicht war das auch der Fall. Nun wurde ich verlegen und ärgerte mich, es überhaupt erzählt zu haben. Es ist meine Geschichte, mein Problem, und kein Mensch interessierte sich dafür. Damit musste ich allein fertig werden, ich und Susanne. Und es war völlig unsinnig, sie einem wildfremden Mann aufzutischen, der sich völlig richtig verhielt, als er so tat, als habe er kaum zugehört oder sei nur der unfreiwillige Zeuge fremder Intimität geworden, die zu übersehen und zu überhören er bemüht war. Ich sollte ihm meine Anerkennung ausdrücken, sagte ich mir. Er ist von uns beiden einfach der bessere Mann. Er unterlässt die Dummheiten, mir fortwährend unterlaufen. Ich weiß, woran Sie denken. Aber das kann ich Ihnen nicht verkaufen. Dafür benötigen Sie einen Waffenschein. Aber was soll ich mit diesen Kinderspielzeugen? Damit kann ich mich nicht schützen. Das alles ist bestenfalls gut zum Scheibenschießen. Sie sollten sich einen Hund anschaffen. Ja, richtig. Meine Frau verträgt keine Hunde. Sie reagiert allergisch auf Hundehaare. Wissen Sie, ich kaufte schließlich eine kleine Pistole. Eine Art Trommelrevolver für Signalmunition. Im Auto öffnete ich den Karton, nahm die Waffe heraus und betrachtete sie. Neben der Trommel war der englischsprachige Hinweis eingestanzt, dass der Eigentümer zuerst die Gebrauchsanweisung zu lesen habe, und auf der anderen Seite stand 9 mm. Ich sah auf, als ich einen Schatten am Wagenfenster bemerkte. Ein 12-jähriger Junge mit verpickeltem Gesicht starrte mit großen, sehnsuchtsvollen Augen auf den Revolver. Ich legte die Waffe in die Pappschachtel zurück und startete den Wagen. Ende der Woche klarte es auf und am Samstag strahlte zum ersten Mal die Sonne von einem wolkenlosen Himmel, von keinem Dunstschleier getrübt. Ich deckte den Frühstückstisch auf der kleinen, mit Marmor ausgelegten Terrasse hinter dem Haus. Ich weckte meine Frau erst, nachdem ich den Kaffee aufgebrüht hatte. Susanne setzte sich in ihrem Bademantel gehüllt, ungewaschen an den Tisch und genoss es, sich von mir verwöhnen zu lassen. Uns geht es gut. Nicht wahr? Es wird ein schöner Tag. Ein gutes Zeichen für deinen Modenschau. Susanne hatte einige ihrer Kunden für den späten Nachmittag zu einer Modepräsentation in ihrer Boutique geladen und ich wollte ihr während der Veranstaltung behilflich sein und die Gäste betreuen. Ich hatte meine Frau auch gedrängt, einen Musiker für die kleine Modevorführung zu engagieren, einen Solo-Posaunisten der Musikhochschule. Ich griff nach der Zeitung und suchte nach der kleinen Annonce für die Modenschau meiner Frau, die ich in Auftrag gegeben hatte. Als ich die Ankündigung fand, reichte ich Susanne die Zeitung. Sie las sie erstaunt und belustigt. Warum wirfst du Geld dafür raus? Das ist doch nur für meine Kunden. Es ist doch keine Theatervorstellung, Bernd. Was mache ich, wenn heute Nachmittag ein paar hundert Leute kommen, weil sie die Zeitung gelesen haben und einen Posaunisten hören wollen? Ja, dann müssen sie sich anstellen und warten und ich werde Eintrittskarten verkaufen und den Rausschmeißer spielen. Ach, plötzlich wurde mir heiß. Ich musste unvermittelt an die beiden Russen denken. Wann immer ich an sie dachte, atmete ich heftiger. Bei der bloßen Vorstellung, jenen Mann wiederzusehen, der auf mich eingeschlagen hatte, erfasste mich panische Angst. Doch gleichzeitig hoffte ich, ihm zu begegnen. Unvermittelt und immer wieder dachte ich an diesen Mann. Vor meinem inneren Auge liefen fortwährend Szenen eines erneuten Treffens mit dem Russen ab, in denen ich auf den Mann einschlug, auf ihn einstach, ihn verletzte, ihn fesselte. Diese Fantasien waren mir unangenehm und ich schwitzte. Aber sie wirkten gleichzeitig befreiend. Ich empfand Genugtuung, ihn zu quälen, ihm mit einer erträumten Gewalt die erlittenen Schläge zurückzuzahlen. Ein Exzess von Notwehr. Schatz? Bitte? Was hast du? Ach, nichts, gar nichts. Tut mir leid. Der Posaunist, Herr Rieck, den ich für die Modenschau in Susannes Boutique engagiert hatte, erregte große Irritationen. Während seines Vortrages hatte ich mich auf meinem Stuhl zur Seite gedreht, um die Gäste im Blick zu haben. 8 Frauen und ein Mann hatten in den Stuhlreihen Platz genommen. Die Damen in der ersten Reihe saßen wie erstarrt. Gelegentlich irrte ein ratloser, verwunderter Blick zu Susanne fassungslos über den Vortrag des Musikers. Doch meine Frau wandte ihre Augen nicht von den Posaunisten, um die ungläubigen und empörten Blicke ihrer Kundinnen nicht wahrnehmen zu müssen. Sie hielt unablässig meine Hand und drückte sie fest. Eine blondierte Dame in der zweiten Reihe starrte ausdruckslos auf den schwitzenden Musiker vor ihr. Beide Hände hatte sie über ihre Ohren gelegt, die Oberarme dicht am Körper, ihr Mund war zusammengezogen. Der Kahlkopf neben ihr hatte sich bequem zurückgelehnt. Er saß nur noch auf der Kante des Stuhls, die Beine hatte er weit von sich gestreckt und grinste belustigt. Beständig wanderte sein Blick durch den Raum. Als er bemerkte, dass ich ihn ansah, nickte er mir vergnügt und anerkennend zu. 2 weitere Damen hielten sich demonstrativ die Ohren zu. Eine von ihnen blickte nicht auf den Posaunisten, sondern andauernd zu Susanne hinüber. Sie schien gekränkt zu sein. Die Zuhörer applaudierten zurückhaltend. Einige Frauen bewegten ihre Hände, doch sie klatschten sie nur leicht und tonlos gegeneinander. Die beiden Frauen, die ihre Ohren zugehalten hatten, ließen nun die Arme in den Schoß sinken. Eine der beiden schaute sich schmollend nach dem kahlköpfigen Mann um. Sein Beifall war deutlich zu vernehmen. Susannes Gesicht entkrampfte sich. Erleichtert nickte sie dem Musiker zu. Sie stand auf, nahm sich ein Mikrofon und ging noch immer applaudierend zu ihm vor. Erst einmal möchte ich Ihnen, liebe Besucher, danken für Ihr zahlreiches Erscheinen. Jetzt, nach der musikalischen Eröffnung, es spielt der Herr Rieck von der Hochschule für Musik, Mitglied des Berliner Sinfonieorchesters. Jetzt möchte ich den anwesenden Damen und Herren mit Hilfe meiner jungen Mitarbeiterin, für die ich um einen unterstützenden Beifall bitte, einige Modelle vorführen, die ich in den letzten Tagen eingekauft habe und die gewiss auf Interesse stoßen werden. Ich begann mit Getränken durch den Raum zu schlendern, um den Leuten etwas zu trinken anzubieten. Der Kahlkopf und seine blondierte Frau griffen sich jeder ein Glas von meinem Tablett. Sind Sie der Ehemann der Geschäftsinhaberin? Ja, da bin ich wohl. Freut mich. Ich heiße Puhlmann und begleite meine Frau, die ist hier Kundin. Ich bin heute zum ersten Mal in der Boutique und es gefällt mir. Ihre Frau imponiert mir. Ich habe was für Frauen übrig, die etwas auf die Beine stellen, die Energie und Fantasie haben und ihren eigenen Mann stehen. Das freut mich. Meine Frau kauft sehr gern hier, weil ihre Frau Geschmack hat. Alles, was sie herausschleppt, gefällt mir. Ich bin nicht leicht zufriedenzustellen, wissen Sie? Ich habe immer und überall etwas auszusetzen, wie meine Frau behauptet. Aber wissen Sie, ich liefere Qualität und ich verlange Qualität, mehr nicht. Darum gefällt mir der Laden. Sind Sie auch aus der Modebranche? Nein, ich bin in der Autobranche tätig, Autohandel. Das gefällt mir. Von irgendetwas muss ja der Schornstein rauchen. Die Kuh braucht eine Weide, wenn sie Milch geben soll, nicht wahr? Erwin, jetzt lass den Mann endlich in Ruhe. Ach, lassen Sie nur, gnädige Frau. Hat's Ihnen denn auch gefallen? Die blondierte Frau sah mich überrascht an und öffnete weit ihre Augen, die sie bisher halb geschlossen gehalten hatte. Sie musterte mich ausführlich, sagte jedoch nichts. Haben Sie denn bei den Kleidern was für sich entdeckt? Dieser Lärm. Es war so ein schrecklicher Lärm. Der Lärm? Gnädige Frau? Mir hat der Lärm gefallen. Der Junge kann was. Er beherrscht sein Instrument. Fabelhaft. Es war Lärm. Seine Frau spitzte ihre Lippen zu einem Kussmund und blickte gekränkt weg. Es war nicht Mozart, meine Liebe, aber sehr nett. Mir hat die Musik gefallen. Seine Frau schmollte jetzt wie ein Teenager. Sie war 15 oder 20 Jahre jünger als ihr Mann und schien den Altersunterschied noch vergrößern oder doch betonen zu wollen, indem sie mit den Manieren und Launen eines jungen Mädchens aufwartete. Doch ihr Auftreten und Benehmen, ihre Kleidung und die toupierten Haare ließen sie eher älter erscheinen, als sie tatsächlich war. Welche Autofirma vertreten Sie? Alle Marken. Ich habe einen Gebrauchtwagenhandel. Ich kaufe alle Typen, ich verkaufe alle. Ein gutes Geschäft? Ein schwieriges. Die Verkäufer hoffen, möglichst ihr ganzes Geld wiederzubekommen. Die Käufer suchen ein Schnäppchen und ich muss sie alle enttäuschen. Bei gebrauchten Autos kann eigentlich nur einer reich werden. Und ich sage mir, warum zum Teufel soll ich das nicht sein? Sie gefallen mir, Mann. Sie haben die richtige Einstellung, Herr Willenbrock. Er gefällt mir, Gitti. Er sah zu seiner Frau, die mich stumm und ohne eine Miene zu verziehen ansah. Gießen Sie bitte noch ein. Ich schwitze viel. Geben Sie mir auch ein Glas Wasser. Und wenn Sie mir noch einen Espresso servieren könnten. Ich bedauere. Macht nichts. An wen verkaufen Sie Ihre gebrauchten Autos? Wer kauft sich eigentlich die alten Kisten? Hausfrauen, Studenten, Arbeitslose? Vermutlich. Aber am meisten verkaufe ich in den Osten. Polen, Russland, Rumänien. Meine Autos rollen durch Sibirien, habe ich mir sagen lassen. Die Russen. Wir sahen sie erwartungsvoll an. Doch sie verstummte wieder. Den Mund zugespitzt wie ein Küken. Und es war nicht erkennbar, was sie eigentlich hatte ausdrücken wollen. Der Osten, das ist ein sicherer Kundenstamm. Und vermutlich unerschöpflich. Ein Fass ohne Boden. Und es gibt keine Schwierigkeiten für Sie? Ja, alles in bester Ordnung. Ich zahle Cash und ich lasse mir Cash bezahlen. Keine Probleme. Ich sprach von anderen Schwierigkeiten. Ich meinte unerwünschte Besucher in der Firma. Nächtliche Kunden, Sie verstehen. Dieses Gesocks, das über die Grenze kommt. Nein, ich komme zurecht. Sie glücklicher. Wenn ich das doch auch sagen könnte. Bislang sind wir noch verschont geblieben, aber bei uns haben die Banden systematisch die Häuser geplündert. In meiner unmittelbaren Nachbarschaft haben sie 3 Villen heimgesucht und einen alten Herrn halb totgeschlagen. Und wo wohnen Sie? In der Bernadottestraße in Dahlem. Meine Gitti war so verängstigt. Ich habe das ganze Haus umbauen lassen, um mein Goldstück zu schützen. Mitten in meinem Haus habe ich jetzt einen Hochsicherheitstrakt. Einen Raum, der einfach nicht zu knacken ist. Falls wir überfallen werden, können wir uns in diesem Panzerraum verbarrikadieren. Der Raum hat eine eigene Stromanlage, unabhängig von der Hausleitung, eine eigene Wasserleitung und ist feuerfest. Wer da hinein will, braucht einen Panzer. Wenn ich mal über Nacht nicht in Berlin bin, schläft mein Goldstück in dem Raum. Aber fragen Sie mich nicht, was es gekostet hat. Ein Vermögen, eine 250.000, ob Sie es glauben oder nicht. Und all das nur, weil Sibirien neuerdings vor unserer Haustür beginnt. Ein Hund wäre Sie billiger gekommen. Ein Hund? Mein Nachbar hatte eine Dogge, groß wie ein Pferd. Das Tier haben die Russen zuerst gekillt. Woher wissen Sie, dass das Russen waren? Russen, Rumänen, Albaner. Vielleicht waren es auch Deutsche, was weiß ich. Möglicherweise alle zusammen. Die müssen gut organisiert sein und schrecken auch vor Mord und Totschlag nicht zurück. Wenn Sie mit Ihren Fahrzeugen nie Ärger mit denen hatten, müssen Sie ein Sonntagskind sein. Bei mir ist nichts zu holen. Nur alte Autos. Das wird die Banden nicht abhalten, Herr Willenbrock. Ihr Haus jedenfalls sollten Sie sichern. Oder besorgen Sie sich ein Schießeisen. So etwas gibt es ja neuerdings auch an jeder Ecke zu kaufen. Das ist nicht Ihr Ernst, Herr Pohlmann. Mein voller Ernst. Ich werde mein Goldstück und mich schützen. Notwehr ist erlaubt. Machen Sie sich nicht unglücklich. Asien. Alles wird Asien. Wir beide sahen Gitti überrascht an. Aber sie hatte sich bereits wieder in ihr Schweigen zurückgezogen. Eine halbe Stunde später gingen die letzten Gäste. Wir fuhren, nachdem alles aufgeräumt war, nach Hause. Susanne hatte Kopfschmerzen und ging sofort ins Schlafzimmer, um sich hinzulegen. Ich begleitete sie. Du warst sehr lieb heute, danke. Du warst eine große Hilfe. Ach, meine Kundschaft ist ein schwieriger Verein. Ach, alle wollen gehätschelt werden. Es war wunderbar, Liebe. Ein Erfolg für dich. Nur dieser Posaunist. Ich habe 1000 Ängste ausgestanden. Ich fürchtete, es kommt zu einem Skandal. Dafür war er unvergesslich. Du wirst sehen, deine Damen werden noch in einem Jahr über ihn reden. Schlaf jetzt. Während ich versuchte einzuschlafen, musste ich daran denken, wie ich als kleiner Junge einmal an der Hand meines Großvaters durch dessen Dorf gegangen war. Wie der Großvater von einem Nachbarn aufgehalten wurde, der erregt auf ihn einredete und ihn beschimpfte. Ich habe nicht verstanden, worum es ging. Der Großvater hat plötzlich meine Hand losgelassen, mich zur Seite geschoben und dann mit einem Faustschlag den Nachbarn niedergeschlagen. Danach hat er mich herbeigewinkt und ist mit mir weiter durch das Dorf gegangen, als wäre überhaupt nichts Ungewöhnliches passiert. Seitdem habe ich meinen Großvater unendlich bewundert. Und wann immer ich in Märchenbüchern oder den Geschichtsbüchern der Schule etwas von einem Helden gelesen habe, von einem unerschrockenen und unbesiegbaren Mann, habe ich meinen Großvater vor mir gesehen. Dabei war dieser, wenn ich mir die überlieferten Fotos betrachte, nur ein kleiner und eigentlich schmächtiger Mann gewesen. Bernd? Oh. Bist du noch wach? Ich dachte, du schläfst schon. Und was ist mit Bogewitz? Was machen wir mit dem Haus? Bogewitz. Tja, wir müssen mal wieder rausfahren, das Gras mähen und nach dem Rechten sehen. Wie wäre das mit dem nächsten Wochenende? Einverstanden? Meine Frau erwiderte nichts. Sie drehte sich zur Seite. Als sie endlich eingeschlafen war, spürte ich, wie ihr Körper im Schlaf zuckte. Tavarisch Willenbrock. Ah, alles in Ordnung? Am nächsten Morgen erschien Krylov unangemeldet auf dem Autohof. Er betrachtete den Rohbau, auf dessen halbfertigem Dach zwei Bauarbeiter standen und sich von einem Dritten ein Dachteil vom Anhänger hochreichen ließen. Der Granit wurde letzte Woche geliefert, er steht dort drüben. Die 8 Paletten sind es. Es ist gute Qualität und sie wurden mir auf den Tag genau geliefert. So muss es sein. Nur meine Baufirma ist im Verzug. Sie sehen ja selbst, noch nicht mal das Dach ist fertig. Ja, ich habe schon gesehen, sehr gemütlich geht es zu. So darf man bei mir nicht arbeiten, das lasse ich nicht zu. Wer so arbeitet, steht bei mir morgen wieder auf der Straße bei den anderen Faulpelzen, die das stolze Moskau besudeln. Tagediebe, als das schöne deutsche Wort. Ja, sollen Sie den Tag bestehlen, nicht mich. Ihre Tagediebe bleiben aber nicht in Moskau, die tauchen hier auf, als Banditen. Gab es schon wieder Ärger? Hat man Ihnen wieder Autos gestohlen? Ich sage Ihnen, ein alter Mann als Nachtwächter. Wen soll der erschrecken? Die jungen Leute gewiss nicht. Ja, es war schlimmer. Zwei ihrer Landsleute haben uns in unserem Haus überfallen. Sie haben mich fast totgeschlagen. Russen, sagen Sie? Es waren Russen? Zwei Brüder aus Moskau. Die Polizei hat sie geschnappt, aber man hat sie nur abgeschoben. Man hat sie zur Grenze gebracht. Und wahrscheinlich sind sie längst wieder im Land. Ist Ihrer Frau etwas zugestoßen? Nein, sie kam mit dem Schrecken davon. Erwischt haben sie nur mich, haben mich mit einer Eisenstange bearbeitet, aber sie hat es ansehen müssen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Überhaupt nicht, mein Freund. Nein, das gefällt mir nicht. Zwei Brüder aus Moskau, sagen Sie. Kennen Sie ihre Namen? Ja. Gatschiew heißen sie. Ich habe sogar ihre Adressen irgendwie von der Polizei bekommen. Andrei und Arthur Gatschiew. Vielleicht sollte ich mal einen Gegenbesuch machen, meinen Sie nicht? Das müssen Sie nicht machen, einen Gegenbesuch. Was Sie ihnen sagen wollen, das kann ich für Sie erledigen. Ich schicke einen Mann zu den beiden, der ihnen von mir ausrichten lässt, dass man meinen guten deutschen Freund Willenbrock nicht überfällt. Was würden Sie denn mit den beiden machen? Wollen Sie ihnen alle Knochen brechen lassen? Darum müssen Sie sich nicht kümmern. Nehmen Sie es als einen Freundschaftsdienst. Nein, ich mache es nicht für Sie, ich mache es für mich. Wenn die Brüder aus Irkutsk wären oder aus Petersburg, damit habe ich nichts zu tun. Aber wenn sie aus meinem Moskau kommen, das kränkt mich. Ich liebe meine Heimatstadt und mich bekümmert es, wenn dort Banditen wohnen. Das muss nicht sein. Das ist nicht gut. Geben Sie mir die Adresse, alles andere muss Sie nicht kümmern. Ich habe die Adresse daheim liegen lassen. Ja, es hat Zeit. Geben Sie mir die Adresse bei meinem nächsten Besuch. Wie gesagt, ich bin persönlich gekränkt, Freund Willenbrock. Wenn Banditen ins Haus kommen und die Frau überfallen, das ist nicht gut. Meine Mutter wurde überfallen. Vier Banditen kamen in unser Haus, vergewaltigten sie vor den Augen meines Vaters. Ein Jahr später ist meine Mutter gestorben. Sie ist daran gestorben, sagt mein Vater. Um Himmels Willen, Dr. Krylov? Das ist lange her, sehr lange. Aber es ist nicht gut. Hat man die Banditen gefasst? Nein. Die russische Polizei ist auch nicht besser als die deutsche. Nein, in unserem Dorf war ein sehr tüchtiger Milizionär. Sehr angesehen. Eine Respektperson. Aber er konnte nichts gegen sie machen. Es waren zu viele Banditen. Zu viele deutsche Banditen. Deutsche? Ja, Freund Willenbrock. Deutsche. Sie hatten sich in unserem Dorf einquartiert. Die Miliz war machtlos. Deutsche Banditen? Was wollten die bei Ihnen holen, Dr. Kühler? Ich weiß es nicht. Ich war erst 2 Jahre alt. Ich verstehe. Sie meinen, es waren Soldaten, deutsche Soldaten. Es tut mir leid. Wenn man ihnen ein Auto stiehlt, das ist ärgerlich. Aber wenn man sie und ihre Frau überfällt, das ist gar nicht gut. Das sollte nicht sein. Sie müssen sich besser schützen, mein Freund. Ich mache mir Sorgen um Sie. Krylov verabschiedete sich mit einem angedeuteten militärischen Gruß. Und vergessen Sie nicht die Adresse. Bei meinem nächsten Besuch will ich Sie haben, Freund Willenbrock. Nicht vergessen. Verstanden? Ich hatte schweißnasse Hände und mein Puls raste. Chef! Mensch, was hast du mich erschreckt? Stimmt was nicht? Hat Ruski Ihnen Angst gemacht? Ach, was Angst machen? Das ist doch verrückt. Krylov ist mein bester Kunde, Jurek. So solltest du es sehen. Der Russe bezahlt dein Gehalt. Von ehrlicher Arbeit kann er nicht so viel Geld haben. Wieso ist er so reich? Die Sowjetunion geht kaputt und er ist plötzlich Millionär. Das sind dunkle Quellen, Chef. Das ist schmutziges Geld. Wer weiß, was daran klebt. Ich frage meine Kunden nicht, woher sie ihr Geld haben. Ich bin nicht das Finanzamt. Und durch Arbeit wird keiner reich. Das wissen wir alle. Aber so ist nun mal die Welt eingerichtet. Dafür sind wir zwei die besseren Menschen. Wir werden nach unserem Tod belohnt. Reich belohnt. Spotten Sie nicht, Chef. Am Freitagabend holte ich Susanne von ihrer Boutique ab und wir fuhren zu unserem Wochenendhaus. Unterdessen versuchte ich, mit Susanne zu plaudern, doch sie antwortete nur einsilbig und schien abwesend zu sein. Machst du dir Sorgen? Sorgen? Nein. Ich habe Angst. Ach, ängstige dich bitte nicht. Es wird nicht noch einmal passieren. Liebe, ich habe vorgesorgt. Mein halber Kofferraum ist vollgepackt mit Alarmanlagen und massiven Sicherheitsvorrichtungen. Ich habe gekauft, was ich bekommen konnte. Ich beginne noch heute damit, alles einzubauen. Dann ist das Haus bombensicher. Falls sich irgendwo einer an unserem Haus zu schaffen macht, geht nicht nur ein Höllenalarm an. In Sekunden marschiert bei uns ein ganzes Polizeibataillon auf. Uns kann nichts mehr passieren. Nie wieder. Sie erwiderte nichts, sondern sah, als habe sie nicht zugehört auf die vorbeifliegende Landschaft. Verstehen Sie? Vor dem Grundstück hielten wir an. Ich stieg aus, um das Tor zu öffnen und warf dabei unauffällig, um Susanne nicht zu beunruhigen, einen prüfenden Blick auf das Haus und den Hof. Aber als ich den Wagen auf das Grundstück fuhr, sah ich, wie sie sich angespannt nach allen Seiten umsah. Ich ging vor ihr ins Haus und lief rasch durch die Räume im Erdgeschoss, bevor ich die Taschen aus dem Wagen holte und sie in der Küche abstellte. Dann ging ich nach oben und sah mich dort um. Als ich herunterkam, stand Susanne im Wohnzimmer und fuhr mit dem Finger an dem zersplitterten Holz der Tür entlang und dem Riss im Türblatt, wo damals die Messerklinge durchfuhr. Ist bereits in Arbeit. Ich habe mit dem Tischler gesprochen, mit Königsmann. Er hat mir versprochen, morgen Vormittag vorbeizukommen, um Maß zu nehmen. Ich will die alten Türen nicht mehr aufarbeiten lassen. So wertvoll sind sie nicht, dass sich das lohnen würde. Ich will im ganzen Haus neue Türen haben. Ich lasse alle auswechseln, nicht nur die Beschädigten. Einverstanden? Susanne! Er kommt morgen früh? Nicht vor dem Aufstehen, habe ich ihm gesagt. Er will zwischen 10 und 11 kommen. Bis die Dämmerung hereinbrach, baute ich an den Außentüren und Fenstern die Sicherungen ein und probierte sie aus. Susanne sah mich skeptisch an, wenn sie an mir vorbeikam, sagte aber nichts dazu. Nach dem Abendessen lasen wir lange und gingen erst spät ins Bett, konnten aber lange nicht einschlafen. Die Geräusche vor dem Haus, das Knarren der vom Wind bewegten Bäume, die nächtlichen Rufe von Vögeln, das leise, rasche Trippeln des Marders, der im Dach der Scheune wohnte und nachts über das Grundstück und die Dächer zog, hielten uns bis weit nach Mitternacht wach. Wir lauschten mit angehaltenem Atem. Obwohl wir spät einschliefen, wurden wir wie in jeder Nacht seit dem Einbruch um 2 Uhr wach und lagen mehr als eine Stunde schlaflos nebeneinander. Am nächsten Morgen zeigte ich dem Tischler die Türen, die wir ersetzt haben wollten. Über den Einbruch war der Tischler bestens informiert und schlug gleich vor, wie man dieses Problem lösen könnte. Arbeitslager wie bei Adolf, verstehen Sie? Alles war bei ihm nämlich nicht schlecht. Ich weiß. Die Autobahn. Sicher. Sicher. Er hatte schon ein paar gute Ideen. Was der in 12 Jahren geschaffen hat, da kommen die Politiker von heute nicht mit. Die diskutieren 12 Jahre, aber sie machen nichts. Mit den Banditen jedenfalls hat er aufgeräumt. Ja, ja, mit den Banditen. Und mit einigen anderen auch noch. Trotzdem, Herr Willenburg, alles war nicht schlecht. Am Dienstagvormittag erschien mein alter Kollege Feuerbach auf meinem Autohof. Der Mann, der mich zu DDR-Zeiten denunziert hatte. Er wollte seinen Wagen, ein Fahrzeug, das vor ihm schon 4 Besitzer hatte, verkaufen. Wissen Sie, ich vermutete, dass Feuerbach nicht ahnte, zu wem er gekommen war und setzte mich daher rasch an den Schreibtisch mit dem Rücken zur Tür. Chef, hier ist Mann, der will sein Auto verkaufen. Ja, Juhl. Danke. Bernd? Ja. Guten Tag, Willi, was führt dich zu mir? Ein Kadett, 12 Jahre alt. Viel Rost, Chef. Viel Arbeit für mich. Ich nickte und der Pole verließ den Wagen. Nimm Platz, Willi. Wie hast du mich gefunden? Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass dir das Geschäft gehört. Ich will mein Auto verkaufen und hatte im Vorbeifahren gesehen, dass hier ein An- und Verkauf ist. Ich wusste nicht, dass du... Was für ein Zufall, Willi, dass du ausgerechnet zu mir kommst. Hier geht's der Familie. Was macht die Arbeit? Alles soweit in Ordnung. Man kommt so durch. Und die Partei, Willi? Kämpft und gedeiht? Da ist viel Arbeit, viel Kleinkram. Und alles nach Feierabend. Und immer noch so gesprächig, Willi? Feuerbach presste die Lippen aufeinander. Willst du das Auto kaufen? Du hast ja gehört, was mein Monteur sagt. Viel ist er nicht mehr wert. Ich schaute durch das Fenster auf den Wagen hinaus. Willst du ihn dir nicht ansehen? Wir sehen ja. Und in allem Übrigen verlasse ich mich auf Jurek. 1500, verstanden? Du wirst auf keinem Hof mehr dafür bekommen, es sei denn, du annoncierst. Vielleicht hast du Glück und ein Tauber und Blinder sucht gerade einen uralten Kadett. Das ist mir zu wenig, Bernd. Ah, ja, finanziell geht's dir nicht allzu gut. Ich komme zurecht. Du bist doch immer zurechtgekommen. Du wirst unverschämt. Unverschämt? Ich kann nicht vergessen, Willi. Das ist mein Problem. Was willst du von mir? Soll ich mich entschuldigen? Bitte, ich entschuldige mich. Es tut mir leid. Bist du nun zufrieden? Du Arschloch. Verschwinde. Hau ab. Ich mach mit dir keine Geschäfte. Ich will deine Rostmühle nicht mal geschenkt. Ich habe Typen wie dich satt. Die einen denunzieren mich, die anderen bestehlen mich oder wollen mich totschlagen. Ich werde es euch zeigen, mein Lieber. Ich werde das nicht hinnehmen. Raus hier! Und dann schlug ich mit der Faust in Feuerbachs Gesicht. Ich traf ihn direkt auf die Nase, die sofort heftig zu bluten begann. Bevor Feuerbach sein Taschentuch auf seine Nase pressen konnte, waren sein Hemd und ein Aufschlag seines Jacketts blutverschmiert. Das Tuch vor dem Mund sah er mich wütend an, atmete mehrmals heftig und ging dann zur Tür. Idiot, sagte er ruhig, bevor er die Treppe hinunterstieg. Die Tür ließ er offen. Verschwinde endlich! Ich war über mich selbst erschrocken. Meine Wut war so rasch verflogen, wie sie über mich gekommen war. Nun tat mir Feuerbach leid. Nicht, weil ich ihn mit meiner Faust ins Gesicht geschlagen hatte, sondern weil er doch im Grunde ein armes, lächerliches Würstchen war. Ein ewig zu kurz gekommener, der Leute nur deshalb denunzierte, weil ihm das scheinbar eine Macht und Bedeutung gab, die ihm in seinem Leben und bei seiner Arbeit fehlten. Ach, Schatz, du bist es schon. Susanne hatte bereits das Abendbrot auf den Tisch gestellt, als ich zu Hause eintraf. Ich erzählte ihr nichts von meiner Begegnung mit Feuerbach. Wir sprachen ohnehin kaum. Susanne schien seltsam abwesend. Nach dem Essen bereitete ich Tee in der Küche. Als ich mit dem Geschirr und der Kanne ins Wohnzimmer kam, hielt mir Susanne nachdrucksvoll einen geöffneten Brief entgegen. Es war das vor Wochen angekündigte Schreiben der Staatsanwaltschaft. Hiermit teilen wir dem Ehepaar Willenbrook mit, dass das Ermittlungsverfahren gegen Andrei und Arthur Gatschiew eingestellt worden ist und die Beschuldigten bereits im Juli über die Grenze nach Polen abgeschoben worden sind, da sich nicht genügend Verdachtsmomente ergeben haben, die Polizei berechtigen würde, die Beschuldigten länger festzuhalten. Die beiden Männer sind frei und hat sie bereits einen Tag später freigelassen. Abgeschoben. Man hat sie am nächsten Tag nach Polen geschickt. Sie hätten 2 Tage später wieder bei uns auftauchen können. Und wir wussten nicht mal, dass sie wieder frei sind. Möglich. Es ist sogar wahrscheinlich. Sie werden sich allerdings nicht mehr bei uns blicken lassen, nachdem ich sie so heldenhaft vertrieben habe. Außerdem ist unser Haus inzwischen rundum gesichert. Und du wusstest es. Du weißt es schon lange, nicht wahr? Ja. Ich habe vor 4 Wochen mit der Kommissarin gesprochen. Wir gingen bald ins Bett und schliefen auch rasch ein. Aber um 2 Uhr wurde ich wach. Der Brief des Staatsanwalts ging mir durch den Kopf. Am liebsten wäre ich aufgestanden, um ihn noch einmal zu lesen. Aber ich spürte, dass Susanne schlaflos neben mir lag. Und wenn ich aufstünde, würden wir beide nicht mehr einschlafen können. Ich bemühte mich, an etwas anderes zu denken, aber immer wieder dachte ich an den Brief. Erst gegen 4 Uhr schlief ich ein und fühlte mich, als der Wecker klingelte, unausgeschlafen und zerschlagen. Mein deutscher Freund Willenbrook. 3 Tage später tauchte Krylov überraschend bei mir auf. Ich freue mich, Sie so rasch wiederzusehen. Brauchen Sie Autos? Wie viele? Nein, diesmal ist es kein Geschäftsbesuch. Ich komme als Freund zu Ihnen. Überhaupt kein Auto? Нет. Was führt Sie dann zu mir, Dr. Krylov? Дружба, понимаете? Die Freundschaft. Haben Sie die Adresse von Gatschiew? Gatschiew? Oh, nein. Nein, ich habe sie nicht und kann mich nicht daran erinnern, was mir damals gesagt wurde. Tut mir leid, das habe ich längst vergessen. Das dachte ich mir. Ich wusste, dass Sie die Adresse nicht auffinden. Sie sind ein guter Mensch, Freund Willenbrock. Aber zu gut sein ist dumm. Es gibt zu viele böse Menschen. Und denen muss man helfen. Denen und sich selbst. Er stellte einen alten Pappkarton auf den Schreibtisch und sah mich an. Was ist das? Ein Geschenk. Ein Geschenk? Für wen? Nur für Sie, mein Freund. Krylow hob den Deckel vom Pappkarton. Irgendwas in Zeitungspapier eingewickeltes lag darin. Krylow fasste mit beiden Händen in den Karton, hob den Gegenstand auf und ließ ihn aus dem Zeitungspapier fallen. Bitte. Ein glänzender Revolver. Ich fasste ihn behutsam am Lauf, drehte ihn nach allen Seiten, betrachtete den Griff, die Trommel, den Sicherungshebel. Smith and Wesson. Kaliber 357 Magnum. Sie ist völlig sauber. Eine Jungfrau. Sie brauchen sich also keine Sorgen zu machen. Was soll ich dazu sagen? Sagen Sie einfach, danke, Kamerad. Danke. Ich muss jetzt gehen. Ich war heute gar nicht hier. Das kann mein Fahrer bezeugen. Wir haben uns heute überhaupt nicht gesehen. Die Waffe ist sauber. Auf ihr werden Sie nicht einmal einen Fingerabdruck finden. Er nahm das Zeitungspapier, klemmte sich den Karton unter den Arm und ging zur Tür. Ich stand auf, um ihn hinaus und zum Wagen zu begleiten, aber Krylow wies mit dem Finger auf die Waffe. Nein, bleiben Sie hier. So etwas sollten Sie nicht herumliegen lassen. Der Revolver glänzte silbrig. Unter dem Sicherungshebel war ein Signet eingeprägt. Die Waffe fasste sich kühl und angenehm an. Ich dachte daran, dass ich vor Jahrzehnten den Dienst in der Armee verweigert und mich zu den Bausoldaten hatte einziehen lassen, um nie eine Waffe anfassen zu müssen. Und nun war ich unverhofft Besitzer eines Revolvers geworden. Einer tödlichen Schusswaffe, kreuzgefährlich und mörderisch, deren Besitz bereits strafbar war. Verstehen Sie? Ich war verwirrt und fühlte mich bedrückt. Ich war mir albern vorgekommen, als ich die Signalpistole gekauft hatte. Und nun hielt ich einen scharfen Revolver in der Hand, den ich verbergen musste, den nie einer sehen durfte und schon gar nicht anfassen. Ein Revolver, der gewiss einen wirksamen Schutz darstellte, zugleich aber auch eine beständige Gefahr. Ich wusste nicht, was ich mit der Waffe anfangen, wo ich sie aufbewahren sollte. Es wäre grotesk, sie beständig bei sich zu tragen, aber sie andererseits daheim oder im Büro zu verstecken, wäre fahrlässig. Zu leicht könnte sie dort jemand entdecken. Sie haben einen neuen Anruf. Anruf vom 11. September. Susanne, ich wollte dich nur herzlich grüßen. Und du weißt schon, den Kiefernwald werde ich nie vergessen. Ich danke dir. Der Anrufbeantworter im Wohnzimmer zeigte ein aufgezeichnetes Telefonat an. Ich hatte auf die Wiedergabetaste gedrückt. Es hatte sich ein Mann gemeldet. Ich kannte den Anrufer nicht und verstand nicht, wovon er sprach. Susanne, ich wollte dich nur herzlich grüßen. Ich hörte mir die Mitteilung noch einmal an. Du weißt schon, den Kiefernwald werde ich. Mir fiel auf, dass der Mann Susanne eigenartig vertraut ansprach, fast liebevoll. Und zärtlich. Hallo Schatz, du bist ja schon da. Ja, ich bin heute früh herausgekommen. Da ist ein Anruf für dich gespeichert. Ach ja. Susanne, ich wollte dich nur herzlich grüßen. Und du weißt schon, den Kiefernwald werde ich nicht vergessen. Ich danke dir. Oh, das ist der Ehemann von einer Kundin, dem ich ein Geschenk für seine Frau ausgesucht und besorgt habe. Susanne Lock. Ich bemerkte es sofort, denn meine Frau kann nicht lügen. Als sie jetzt log, verfärbte sie sich und mit einer Hand strich sie sich fahrig durch die Haare. Sie wandte ihren Kopf ab, um mich nicht ansehen zu müssen, und ging in die Küche. Hast du schon etwas für das Abendbrot vorbereitet oder hast du bestimmte Wünsche? Ich habe eine Flasche Wein entkorkt. Das ist alles an meinen Abendbrotsvorbereitungen. Während des Abendessens sahen wir uns im Fernsehen einen Film über das Liebesleben von Rotkatzen an. Ich schaute gelegentlich zu meiner Frau, die den Blick kaum vom Fernseher wandte. Madame hat also ein Verhältnis, dachte ich mir. Sie betrügt dich. Vielleicht ist es tatsächlich der Mann einer Kundin, aber der hat sich nicht für ein Geschenk bedankt, jedenfalls nicht für ein Geschenk an irgendeine Gattin. Meine kleine, süße Susanne hat etwas ganz anderes verschenkt, so viel ist sicher. Ein ganz besonderes Präsent wurde da übergeben, für das sich diese Type bedacht hat. Hat er nicht gesagt, in einem Kiefernwald, was für Geschenke übergibt eine Frau einem Mann in einem Wäldchen, in einem unvergesslichen Kiefernwald, ein sehr aparter Übergabeort. Hat Madame jetzt eine Dependance eröffnet, zusätzlich zu ihrer Boutique, eine kleine Geschäftserweiterung, für die ich mal wieder die Kosten zu tragen habe. Der Kerl am Telefon konnte kaum an sich halten, man hörte ja förmlich, wie ihm der Speichel tropfte. So wie der Süßholz raspelte, das war zu possierlich. Ich kann nur hoffen, dass ich nicht ebenso drollig wirke, wenn ich mal mit einem Mädchen telefoniere. Und ich dachte, nun bin ich gespannt, ob sie mir etwas erzählen wird. Denn dass ich ein bisschen was mitbekommen habe, das wird ja nicht entgangen sein. Mein Fräulein, da müsste man mit dem Klammerbeutel gepudert sein. Oder hältst du mich für senil? Was geht denn jetzt in deinem Köpfchen vor, dachte ich, laufen die Kontakte heiß, während du auf diese unentwegt vögelnden Wildkatzen starrst? Denkst du jetzt an diesen Kerl aus dem Kiefernwald, an das so herzlich bedankte Geschenk? Oder legst du dir eine Antwort zurecht, falls ich mich erkundigen sollte, ob da irgendwo noch ein Nebenstecher im Feld ist? Ach, hoffentlich war es ein Erlebnis für dich, mein Engelchen. So eins, von dem man im Alter zehren kann. Etwas, was das Abendlicht vergoldet, wie du dich gern ausdrückst. Hoffentlich war der Kerl keine Enttäuschung, nicht das Weichei, was ich leider vermuten muss, nachdem ich ihn am Telefon gehört habe. Und wenn du eine Niete gezogen hast und eine Pfeife war wohl, so wie er sich anhörte und wie du da sitzt, 3 Tage Regenwettermädchen wirken oft munter da als du jetzt, dann ist das alles dein Problem. Und trink nicht so viel. Frauen vertragen es nicht. Ihnen fehlt ein Enzym oder so, wie bei den Japanern. Die sind auch immer gleich besoffen. Aber einen Schnaps werde ich mir gönnen. Auch wenn du das nicht so gerne siehst, weil es nicht zum feinen Wein passt. Aber was passt schon auf dieser Welt zusammen? Wir beide, doch auch nur ab und zu, dachte ich. Verstehen Sie? Es hat keinen Sinn mehr. Ich muss den Laden dicht machen. Anfang Oktober wollte Susanne die Boutique schließen, da sie bereits seit Jahresanfang rote Zahlen schrieb und selbst der Sommerschlussverkauf nicht den erhofften Umsatz gebracht hatte. Ich redete lange auf sie ein und konnte sie bewegen, zumindest noch den Winter und das Weihnachtsgeschäft abzuwarten. Sie haben keine neue Nachricht. Ich hatte es mir angewöhnt, den Anrufbeantworter abzuhören, sobald ich nach Hause kam. Ich drückte auf die Taste, auch wenn keine Anrufe angezeigt waren. Meine Frau registrierte es, was mir nicht unlieb war. Aber wir verloren kein Wort darüber. Gelegentlich schien mir mein Verhalten kindisch, zumal jener Anrufer sich gewiss nicht wieder melden würde, nachdem ich den seltsamen Gruß gehört hatte, den Susanne als Nachricht eines Kunden bezeichnet hatte. Doch ich blieb bei meiner Angewohnheit, da ich ihr misstraute. Aber auch, um sie unsicher zu machen und ihr zu signalisieren, dass ich durchaus Bescheid wisse. Sie haben keine neue Nachricht. Geradezu zwanghaft ging ich täglich nach meiner Ankunft an den Apparat und drückte auf den Schalter. Eigentlich passt mir dieses Wochenende gar nicht. Ich habe in der Boutique so viel zu tun. Wir sind dann auch mal wieder nach Bugewitz gefahren. In den vergangenen Monaten sind wir nur noch selten im Landhaus gewesen. Jetzt musste dessen Leitung abgelassen werden und ich wollte die Scheune für den Winter sichern. Denn ich wusste nicht, wann ich Susanne wieder zu einer Fahrt überreden könnte. In ihrer Boutique begannen bereits die Vorbereitungen für das Weihnachtsgeschäft, sodass sie bis Jahresende Gründe genug haben würde, Berlin nicht zu verlassen. Bernd, würdest du mir bitte sagen, was das hier ist? Als ich am Sonntagmorgen in der Arbeitskleidung in die Küche kam, um mir einen Tee zu kochen, fand ich sie am Tisch sitzend. Den Revolver in der Hand. Mit einem Satz war ich bei ihr und entriss ihr die Waffe. Das ist kein Spielzeug. Ich habe einen Kugelschreiber gesucht, entschuldige. Aber ich dachte, du hast einen in der Tasche. Fass das bitte nicht an, Susanne. Sie sieht ja aus wie echt, wie eine richtige Pistole. Ja. Sie macht mir Angst. Es soll ja genauso ausschauen, das ist die Absicht. Sie fassen sich genauso an, sie knallen genauso laut, nur dass dieses Spielzeug keinen Schaden anrichten kann. Und warum steckt es in deiner Tasche? Schleppst du das Ding immer mit dir rum? Ich weiß noch nicht, wo ich es unterbringe. Es soll schließlich keinem Kind und keinem dummen Jungen in die Hände geraten. Als wir wieder in Berlin waren, suchte ich in meinem Schreibtisch nach dem kleinen Schlüssel für die Aktentasche und verschloss sie. Von nun an verschloss ich sie jeden Abend, bevor ich den Autohof verließ. Ich gewöhnte es mir an, während der täglichen Heimfahrt nach der neben mir liegenden Tasche zu greifen und zu prüfen, ob sie verschlossen war. Mitte Oktober waren die Arbeiten an meiner Autohalle abgeschlossen. Nach der Übergabe stellte ich mit Jurek die bereits 2 Wochen zuvor gelieferten Möbel auf. Gemeinsam verschraubten wir die Regale in der Werkstatt und befestigten sie an den Wänden. Am Abend wartete ich, bis Pasewald erschien, um ihm die Schlüssel für die Eingangstür der neuen Halle und das Büro zu geben. Susanne war nicht zur Eröffnung gekommen. Sie hatte einen Einkaufstermin bei einer italienischen Firma, die in einem Berliner Hotel ihre Modelle präsentierte. Am Abend fand ich daheim einen Brief des Generalstaatsanwalts. Ich ärgerte mich, als ich den Brief aus dem Briefkasten nahm, da ich ihn ausdrücklich darum gebeten hatte, die Antwort an meine Geschäftsadresse zu schicken. Ich wollte Susanne nicht beunruhigen. Ich ging in die Küche, brühte mir einen Tee und öffnete beklommen das Schreiben. Leider können wir Ihrem Wunsch nach Ausstellung eines Waffenscheins nicht nachkommen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die Anwendung auch einer legal erworbenen Waffe durch einen Berechtigten gesetzlichen Bestimmungen unterliegt und die Benutzung einer Waffe zur Abwehr einer tatsächlichen Gefahr unabwendlich zu Untersuchungen durch die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft führt, da ein möglicherweise festzustellender Notwehrexzess selbst eine zu ahnende Straftat darstellt, für die eine Gefängnisstrafe vorgesehen ist. Der Brief endete mit der Formulierung: hochachtungsvoll im Auftrag. Ich zerknüllte das Schreiben und warf es in eine Küchenecke. Nachdem ich eine Zigarette geraucht hatte, hob ich den Brief auf, glättete ihn, um ihn später zu meinen Papieren zu legen. 4 Tage vor Weihnachten schloss ich den Autohof und machte Betriebsferien. Am ersten Feiertag fuhr ich mit Susanne zu meinem Bruder nach Goslar. Wir hatten uns seit Jahren nicht mehr gesehen, da wir uns nie gut verstanden hatten. Und seit dem Tod unserer Eltern, beide starben im selben Jahr, hatten wir uns völlig aus den Augen verloren, was keiner von uns als Verlust empfand. Peter, mein Bruder, war als 24-Jähriger mit einem Segelflugzeug der Sportgemeinschaft über die innerdeutsche Grenze geflogen. Seine Flucht wurde erst 2 Tage später und erst nachdem westdeutsche Reporter darüber berichtet hatten, den Kameraden der Sportgemeinschaft mitgeteilt. Durch die Flucht wurde unser Verhältnis gespannt. Er hatte unsere bereits alten Eltern im Stich gelassen, mich geschädigt und meine Entwicklung rücksichtslos und selbstsüchtig zerstört. Nach der abenteuerlichen Flucht meines Bruders und der Mitnahme eines Flugzeugs wurde ich aus dem Sportclub ausgeschlossen. Mir wurde Mitwisserschaft bei Peters Flucht vorgeworfen. Bislang hatte ich meine gesamte Freizeit bei den Segelfliegern verbracht. Ich galt als die große Hoffnung im Club und war Kandidat für den Titel des Landesmeisters. Von den Sportkameraden hatte ich den Spitznamen Foka 6 erhalten. Überdies wurde ich exmatrikuliert, musste die Fachschule verlassen und 2 Jahre in einem Maschinenbetrieb arbeiten, bevor ich das Studium wieder aufnehmen konnte. Die Exmatrikulation nahm ich gelassen hin, das Studium hatte mich nie interessiert. Doch der Ausschluss aus der Segelsportgesellschaft und das unbefristet erteilte Flugverbot trafen mich heftig. Wir wechselten nach der Flucht zornige, anklagende Briefe. Dann brach der Kontakt völlig ab und wurde erst, nachdem wir beide verheiratet waren, auf Betreiben der Ehefrauen zögernd wieder aufgenommen. Bei dem weihnachtlichen Besuch sahen wir uns zum ersten Mal seit 7 Jahren, seit den Beerdigungen unserer Eltern. Ich besitze jetzt eine Cessna. Vielleicht hast du Lust, mit mir zum Flugplatz zu fahren. Dann kann ich sie dir zeigen. Danke, aber ich interessiere mich nicht mehr dafür. Susanne sah mich überrascht an, sagte aber nichts. Fliegst nicht mehr? Nein. Poker 6 fliegt nicht mehr. Na, das ist ja eine Überraschung. Jetzt kannst du doch wieder fliegen. Du könntest dir einen eigenen Flieger kaufen. Das Geld dafür wirst du ja haben. Keinerlei Interesse. Was machst du? Was treibst du in deiner Freizeit? Ich verkaufe Autos. Das ist mein Hobby. Geld ist nicht alles. Irgendein anderes Hobby braucht der Mensch. Man verkümmert sonst. Ich jedenfalls bin heilfroh, dass ich die Maschine besitze. Wenn ich in der Luft bin, erspart mir das 100 Termine beim Arzt. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wieso du nicht wieder angefangen hast zu fliegen. Jetzt hast du doch alle Möglichkeiten, Bernd. Du warst doch damals der Größte. Fokker 6 war immer die Nummer 1. Das war einmal, das ist lange her. Versteh dich nicht. Tut mir leid. Das mag sein, so ist das Leben. Wissen Sie, Peter wollte mir sogar Fotos und Videos seiner Cessna und der Flüge zeigen, aber ich lehnte es so heftig ab, dass er es gekränkt unterließ. Am nächsten Abend fuhr ich mit meiner Frau nach Berlin zurück. Am 29. Dezember kam ich erst spät nach Haus. Nachdem ich mal wieder zum Handball gegangen war, bin ich mit den Kameraden des Vereins noch für ein paar Stunden in unsere Gaststätte gegangen. Leise ging ich in das völlig dunkle Haus, zog mich im Bad aus und legte mich nackt neben Susanne. Ich schlief rasch ein. Kurz nach 1 Uhr wurde ich wach. Ich hatte ein Geräusch gehört. Das Splittern von Holz. Augenblicklich war ich hellwach und lauschte. Ich hörte zweimal nacheinander das Knallen von Silvesterraketen und danach wieder ein Geräusch. Diesmal ein metallisches Knacken, als würde an einer Blechplatte gerüttelt. Ich stieg im Dunkeln vorsichtig aus dem Bett und ging aus dem Schlafzimmer. Ich wollte kein Licht machen und tastete mich zum Badezimmer, griff nach dem Kimono und zog ihn über. Ich ging in das Arbeitszimmer und griff nach meiner Aktentasche. Im Dunkeln tastete ich in der Schreibtischlade nervös nach dem Schlüssel. Als ich ihn endlich in der Hand hielt, schloss ich die Tasche auf und nahm ihr den Revolver, klappte die Trommel heraus und füllte vorsichtig und leise alle Kammern mit Patronen. Ich klappte die Trommel zurück und entsicherte den Revolver. Dann ging ich hinaus. Nach 2 Schritten kehrte ich um und verschloss unsere Haustür von außen. Ich ging langsam weiter, sehr langsam, um kein Geräusch zu machen. Als ich die Hausecke erreichte und vorsichtig den Kopf vorstreckte, sah ich, dass die Garage weit offen stand. Ein witziger Lichtschein war zu bemerken. Irgendjemand machte sich an einem der beiden Wagen zu schaffen. Ich wollte unbemerkt bis zum Garageneingang gehen, um dort das Licht anzuschalten. Doch bevor ich die Einfahrt erreichte, richtete sich die Gestalt auf. Für einen Moment wurde ich von dem Strahl einer schwach leuchtenden Taschenlampe erfasst, dann erlosch das Licht. Kommen Sie raus! In der Nachbarschaft stieg eine Rakete auf. Ein Bündel roter Sterne entfaltete sich und fiel langsam herab. Im selben Moment kam ein Mann aus der Garage auf mich zugesprungen und bedrohte Alter. Mich mit einem meterlangen Stock oder Eisen. Als der Mann 3 Meter vor mir war, schoss ich. Es war nur eine Reflexbewegung. Es war lediglich eine abwehrende Geste. Ebenso hätte ich die Arme hochreißen können, um meinen Kopf vor dem Schlag zu schützen. Und tatsächlich fuhren nach dem abgegebenen Schuss meine beiden Arme hoch. Ich hielt sie schützend vor mein Gesicht, um den Schlag abzufangen. Die Gestalt zuckte zurück, als habe sie einen Stoß vor die Brust bekommen und sah mich mit großen Augen an. Ein Kind, kaum 18 oder 19 Jahre alt, sein Schädel geschoren in einem billigen dunklen Anzug mit einem Pullover darunter. Ein breites Stirnband hatte er sich über die Ohren gezogen. Der Mann ließ den Stab auf die betonierte Einfahrt fallen. Es klirrte laut und metallisch. Er fiel auf die Knie. Aus seinem Mund kam etwas Blut. Dann kippte er vornüber, stützte sich mit den Armen ab und blieb in dieser Stellung unbewegt und ohne etwas zu sagen auf dem Boden. Aus seinem Mund oder seiner Brust tröpfelten Blutstropfen 4 oder 5. Ich hatte ihn getroffen. Ich war erschrocken und erleichtert zugleich. Was haben Sie hier zu suchen? Der Mann hob seinen Kopf. Er sah mich an. Der Mund stand ihm halb offen. Er war blass und seine Augen schauten ungläubig ins Leere. Im Schlafzimmer ging Licht an, dann wurde die Gardine beiseite geschoben. Ein Lichtschein fiel auf den Rasen neben der Einfahrt. Ich fürchtete, Susanne würde das Fenster öffnen und herausschauen, aber sie blieb hinter der geschlossenen Scheibe stehen, ich konnte sie sehen. Der junge Mann richtete sich unendlich langsam auf. Als er auf beiden Beinen stand, sah ich, dass sein Anzug auf der linken Seite blutdurchtränkt war. Ein schwarzer, nasser Fleck dicht unter dem Hals. Der Einbrecher drückte beide Unterarme auf seine rechte Brustseite. Mit schweren Schritten ging er taumelnd vom Hof. Ich blieb so lange an dem Gartenzaun stehen, bis der Mann aus meinem Blickfeld verschwunden war. Dann ging ich zum Haus zurück. Als ich die Klinke der Haustür drückte und die Tür sich nicht öffnete, erschrak ich. Ich spürte, wie ich trotz der Kälte einen Schweißausbruch bekam. Ich klinkte mehrmals und heftig. Dann erinnerte ich mich, dass ich selbst die Tür verschlossen hatte. Ich zog das Schlüsselbund aus der Tasche und bemühte mich, die Tür aufzuschließen. Es fiel mir schwer. Ich zitterte und konnte das Schlüsselloch nicht gleich finden. Als die Tür endlich offen war, ging ich ins Haus und verschloss aufatmend die Tür. Alles in Ordnung, Susanne! Ich ging in mein Arbeitszimmer, legte den Revolver und die restlichen Patronen hinter einen Stapel mit Bildbänden über Flugzeuge in die Vitrine. Dann ging ich ins Schlafzimmer. Susanne saß ängstlich im Nachthemd auf dem Bett. Ihr Gesicht entspannte sich, als ich ins Zimmer trat. Ich setzte mich neben sie und fasste sie um die Schultern. Sie war eiskalt und zitterte. Es ist alles in Ordnung. Leg dich wieder hin. Oh, was war das? Das war ein Schuss. Ich habe einen Schuss gehört. Nein, das sind nur Silvesterraketen gewesen. Ich habe ein verdächtiges Geräusch gehört und bin deshalb hinausgegangen. Drei dumme Jungen, die Straße entlang gingen, haben einen Silvesterknaller gezündet und zu mir geworfen. Er ist direkt an der Hauswand explodiert, was natürlich einen mörderischen Krach gemacht hat. Oh, mein Gott, Bernd, ich dachte, du hättest mit deiner Pistole geschossen. Ich dachte, dir ist was zugestoßen. Ich hatte Angst. Komm. Schlafen wir. Nichts ist passiert. Alles in Ordnung. Ich lag lange wach. Ich sah immer wieder das kindliche Gesicht des Einbrechers vor mir, der auf dem Boden kniete und mich mit verwundertem Blick ansah. Es war bereits 3 Uhr, als ich einschlief. Und 3 Stunden später war ich bereits wieder hellwach. Ich stand leise auf, wusch mich und zog mich an. Dann ging ich vor das Haus. Es war etwas Schnee gefallen. Eine leichte, hauchdünne weiße Decke lag auf dem Gehweg und der Zufahrt zur Garage. An der Stelle, wo der Einbrecher gekniet hatte, trat ich auf eine Metallstange, ein Winkeleisen, das vom Bau eines Kellerregals übrig geblieben war und das ich in der Garage abgestellt hatte. Ich hob es auf und blies die leichten Schneeflocken ab. Es war Blut zu sehen, angetrocknetes oder gefrorenes Blut. Ich fasste die Stange mit 2 Fingern am entgegengesetzten Ende an, um mich nicht zu beschmutzen, und ging zur Garage. Das Blendholz war aufgebogen, die Schrauben waren verdreht und teilweise herausgerissen. Das Schließeisen des Türschlosses ließ sich ohne Widerstand bewegen. Der Riegel der anderen Tür war unversehrt. In der Garage schien alles unberührt zu sein. Beide Autos waren verschlossen. Schäden am Blech oder Lack konnte ich nicht erkennen. Ich schraubte das zerstörte Schloss der Garagentür ab, wickelte es in eine Zeitung und wollte damit ins Haus zurückgehen. Als ich das blutige Winkeleisen sah, das ich hinter dem Eingang abgestellt hatte, legte ich das Schloss weg, nahm eine weitere alte Zeitung, faltete sie völlig auf und wickelte das Eisen ein. Ich legte es auf das Wandbord, Wenn ich in die Stadt fuhr, um ein neues Garagenschloss zu besorgen, wollte ich es mitnehmen und irgendwo wegwerfen. Mit dem Hofbesen fegte ich über die Stelle, wo der Einbrecher hingefallen war. In den folgenden Tagen kaufte ich sämtliche Berliner Tageszeitungen, aber ich fand nichts über den Vorfall in der Nacht. Es gab keine Meldung über eine Schussverletzung. Die Zeitungen waren voll mit Silvesterangeboten und Ankündigungen für das kommende Jahr. Im Fernsehen, in den Regionalnachrichten aus Berlin zeigte man viele Verletzte und sprach mit Ärzten über die verheerenden Folgen eines unsachgemäßen Umgangs mit Feuerwerkskörpern. Von meinem Einbrecher aber wurde nichts vermeldet. Am ersten Werktag des neuen Jahres rief ich in dem Fachgeschäft für Sicherheitstechnik an, wo ich die Anlagen für mein Landhaus gekauft hatte, und bestellte Wandtresore für das Büro der neuen Autohalle und mein Arbeitszimmer in unserem Wohnhaus. Über den in die Wand meines Arbeitszimmers eingebauten Tresor hängte ich das große gerahmte Foto, auf dem ich als junger Mann in einer Fliegermontur zu sehen war, wie ich gerade in einen Segelflieger einstieg. Am rechten unteren Bildrand war mit einem breiten Stift das Datum vermerkt. 12. Juni 1974. Und daneben stand das Wort Foka 6. Die Schrift auf dem Schwarz-Weiß-Foto war stark verblasst. Weißt du, Bernd, dass ich dich nur geheiratet habe, weil du bei deinem Antrag genauso stolz, übermütig und kindlich ausgesehen hast, wie auf diesem Foto mit dem Segelflugzeug? Ich hängte das Foto ab, schloss den Wandsafe auf und nahm die Pistole heraus. Ich entsicherte die leere Waffe und drückte ab. Ein scharfes, metallisches Klicken war zu hören. Mit den Fingern strich ich vorsichtig über das glänzende Metall. Es machte mir Spaß, eine richtige Waffe zu besitzen. Ich vernahm die vertrauten Geräusche eines Autos und ging zum Fenster. Meine Frau kam nach Hause. Vor der Einfahrt stoppte sie den Wagen und stieg aus, um zu unserem Nachbarn zu gehen. Susanne gab ihm über den Zaun die Hand, die beiden unterhielten sich angeregt. Ich beobachtete sie, während ich weiter mit der Waffe spielte. Mich überraschte, wie vertraut meine Frau mit dem Nachbarn zu sprechen schien. Ich wollte das Fenster öffnen, um dessen Stimme zu hören. Vielleicht war es der Nachbar. Vielleicht war er diese ölige Fistelstimme. Noch bevor ich den Hebel des Fensters umgelegt hatte, sah Susanne zu mir und winkte. Ich grüßte zurück. Die linke Hand presste ich auf die Waffe, die auf dem Fensterbrett lag. Ich fürchtete, dass meine Frau oder der Nachbar sie sehen könnten. Dann legte ich den Revolver in den Safe zurück, verschloss ihn und hängte das Foto darüber, ohne einen Blick auf mein lachendes Gesicht als junger Mann zu werfen. Sie hörten Willenbrook nach dem gleichnamigen Roman von Christoph Hein. Zweiter Teil, Foka 6. Es sprachen Willenbrook, Ulrich Pleitgen, Susanne, Christine Marquiton, Jurek, Marek Vlodacek, Dr. Krylov, Udo Schenk. In weiteren Rollen Monika Bleibtreu, Christian Redl, Wolf-Dietrich Sprenger, Konstantin Graudus, Jens Wawacek, Jan Schütte, Helmut Kraus, Judith Rosmeier, Peter Kirchberger, Gernot Endemann, Gerd Baltus, Simon Rühhag. Musik Hendrik Meyer. Technische Realisation Rudolf Grosser und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Corinna Antelmann. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2002.